Kundgabe 8360. Empfangen am 21.12.1962. Falschmeldungen aus der Astralwelt. Geistige Führer. Ich bin wahrlich immer bereit, zu reden zu euch Menschen, die ihr meine Stimme vernehmen wollet und es zulasset, dass mein Geist in euch wirken kann. Und ich blicke wohlgefällig zu euch hernieder, die ihr als Kinder zu eurem Vater kommet und mich zu hören begehret. Und dann werde ich euch auch meinen Willen kundtun. Ich werde euch, die ihr noch verdunkelten Geistes dahingehet, ein Licht schenken. Ich werde die verschüttet in euch liegenden Geistesgaben zum Durchbruch kommen lassen. Und ihr werdet die Erkenntnis wiedergewinnen, die ihr verloren hattet durch euren Abfall von mir. Ich werde euch auch in meinen Heilsplan von Ewigkeit einweihen. Ihr sollet über mein Walten und Wirken in der Unendlichkeit Aufschluss erhalten, denn ihr sollet wieder zur Seligkeit gelangen. Ihr sollet aus eurem Todeszustand heraustreten und zum ewigen Leben erweckt werden, wie es eure uranfängliche Bestimmung war. Deshalb also offenbare ich mich euch und allen Menschen, die ein Liebeleben führen und sich mir inniglich verbinden durch die Liebe. Denn ich bin selbst die Liebe von Ewigkeit. Ich bin euer Gott und Schöpfer, aus dessen Liebe ihr hervorgegangen seid. Ich bin euer Vater, der sich in Jesus manifestierte, der also in Jesus für euch zum schaubaren Gott geworden ist. Und das muss euch immer wieder erklärt werden, dass Jesus und ich eins ist, dass die ewige Gottheit selbst sich euch offenbart, wenn Jesus zu euch spricht. Wie ich selbst auf Erden sprach: Wer mich liebt, dem will ich mich offenbaren. Immer aber werde ich mich offenbaren durch den Geist, wenn also mein Geist in euch wirken kann. Und ihr könnet euch auch immer von mir angesprochen fühlen, so wie ihr vollbewusst euch mir verbindet und meine Ansprache erwartet. Ich gebe euch aber zu bedenken, dass ich rede zu euch, wie ein Vater zu seinem Kind spricht. Klar verständlich, liebevoll und weise. Dass ich zu eurem Herzen spreche, nicht zu eurem Verstand. Denn habe ich euer Herz gewonnen, dass es mir in Liebe entgegenschlägt, dann wird die Seele bei ihrem Eintritt in das jenseitige Reich schlagartig erleuchtet sein und alles wissen und verstehen, was ihr auf Erden niemals vermittelt werden kann. Weil ein solches Wissen für ihr Erdenleben, für ihre Aufwärtsentwicklung bedeutungslos ist. Und gehen nun euch Menschen in medialem Zustand Äußerungen zu, die den Verstand ungewöhnlich in Anspruch nehmen, so könnet ihr mit Gewissheit darauf schließen, dass euch solche Mitteilungen aus dem geistigen Reich zugehen von Wesen, die auf Erden auch nur ihr Wissen verstandesmäßig sich aneigneten, deren Gedanken sich wohl mit geistigen Fragen beschäftigten, doch ihre Bindung mit mir nicht die Möglichkeit geschaffen hatte, dass ich selbst mich ihnen offenbaren konnte. Sie bewegen sich immer noch in einem bestimmten Weltwissen, das nicht irrtumsfrei ist, und sie suchen dieses auch auf die Menschen zu übertragen. Die Empfänger solcher Botschaften haben wohl auch den Willen, für mich und mein Reich zu arbeiten. Doch solange sie sich jenen geistigen Wesen hingeben, anstatt in sich selbst den Geist aus mir zur Äußerung zu veranlassen, kann ihres freien Willens wegen kein Gewaltakt angewendet werden. Denn ein jeder Mensch muss selbst sich mir innig verbinden und die Äußerungen meines Geistes ermöglichen. Dann wird er auch der Wahrheit dessen gewiss sein können, was er nun durch die innere Stimme vernimmt, die dann aber meine Stimme ist, nicht die eines Führergeistes, der nicht in meinem Auftrag wirket. Es soll der Mensch ernstlich prüfen, was er wohl von solchen Mitteilungen gewinnt für seine Seele, die, solange sie auf Erden weilet, doch nur ihren Liebegrad erhöhen soll, dann aber selbst von innen erleuchtet wird und angebliche Aufklärungen wahrlich nicht benötigt, wie sie ihr aus der Astralwelt zugehen als angebliche Offenbarungen Jesu, die sich aber selbst als Irrtum beweisen durch die falsche Darstellung des Verhältnisses. Gott, Jesus. Denn ich bin nicht getrennt zu denken. Es ist ein Wesen. Und dieses Wesen offenbart sich durch den Geist in euch. Es steht zwar einem jeden Menschen frei zu glauben, was er will, doch so wie es ihm ernst ist um die Wahrheit, muss er sich diese auch voll ernstlich erbitten von mir selbst, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Und leise und zart werde ich in einem Menschenherzen wirken. Ich werde selbst ein Licht anzünden, in ihm. Und es wird ihm auch mein Heilsplan von Ewigkeit enthüllt werden, jedoch so, dass er nur in heißer Liebe zu mir entbrennen kann und wird, weil ihm meine endlose Liebe, übergroße Weisheit und Allmacht erkenntlich wird, und er dann auch immer tiefere Weisheiten wird empfangen können. Doch immer nur auf dem Wege einer rechten Offenbarung aus mir, durch das Wirken meines Geistes in ihm. Und ihr werdet dann auch lernen, den Irrtum von der Wahrheit zu scheiden, weil die ewige Wahrheit selbst euch erleuchtet, die niemals irren kann. Amen.